Abschnitt 30. Aus auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 13. Weiter nordwärts an der Küste entlang. Teil 2. Je nördlicher wir gelangten, desto häufiger wurden die großen Eisberge, die hier an der Küste zum Teil bis an den Grund reichten. Gegen Abend erblickten wir östlich von Naktoralik einige weißen Spitzen, die über den Horizont hinausragten. Sie hatten eine so eigentümliche Form, dass ich mir lange nicht darüber klar werden konnte, bis ich endlich entdeckte, dass es die Zinnen eines kolossalen Eisberges waren, die eine so fantastische Form hatte, wie ich sie noch niemals gesehen. Ich machte eine fotografische Aufnahme davon. Die Entfernung war jedoch so beträchtlich, dass das Bild bei Weitem nicht den überwältigenden Eindruck wiedergibt, den der Eisberg auf uns machte, als wir in seine Nähe kamen. Zu oberst ragten zwei Spitzen gleich schlanken Kirchtürmen hoch in die Luft empor. Oben an der hohen, lotrechten Wand quer durch das Feld befand sich ein großes Loch, und unten hatte die See so große Grotten ausgehöhlt, dass ein kleines Schiff bequem unter das Eisdach gehen konnte. In diesen Grotten sahen wir ein wunderbares Farbenspiel von Blau bis zu dem tiefsten Ultramarin. Es sah aus wie ein schwimmender, aus Saphiren gebauter Feenpalast, und ringsumher rieselten Bäche und bildeten kleine Wasserfälle, die sich an den Seiten herabstürzten, während aus den Grotten unaufhörlich der Laut tropfenden Wassers zu uns herauftrank. Es war Schönheit, aber von einer fremden Natur. Sie machte die Gedanken zu den geheimnisvollen Märchenlanden der Kindheit zurückschweifen. Nachdem wir in der Dunkelheit eine Weile nach einem Lagerplatz gesucht hatten, legten wir gegen Abend an einer Insel an, die auf dem 62. Grad 25 Minuten nördlicher Breite, 42 Grad 5 Minuten westlicher Länge liegt. Wie gewöhnlich wurden die Böte geleert und dann ans Land gezogen. Dies war vielleicht derselbe Platz, der einer ostgrönländischen Sage zufolge der Schauplatz eines Kampfes zwischen einem Europäer und einem Grönländer gewesen sein soll. Fußnote: Siehe Mitteilungen über Grönland, Band 9, Seite 187, Kopenhagen, 1889. Ende der Fußnote. Am nächsten Morgen, den 2. August, ruderten wir weiter und wollten gerade über den Fjord nördlich von der Insel Uftlorsiotit setzen, kamen aber sehr bald in dichtes, undurchdringliches Eis hinein. Wir mussten abermals umwenden, um auf das Land zuzusteuern und uns an der Küste des Fjords entlang fortzuarbeiten. Da das Eis noch immer sehr dicht zu sein schien, überlegten wir, ob es nicht besser sei, durch den Sund zwischen dem Festland und der eben erwähnten Insel zu gehen, als wir auf deren Südspitze Eskimo-Zelte entdeckten. Wir landeten, um uns nach dem nördlichen Fahrwasser zu erkundigen, waren aber nicht wenig überrascht, als wir am Strande von einer Schar Frauen und fast völlig nackter Kinder empfangen wurden, die wir als unsere Freunde vom Kap Bille wiedererkannten. Sie lachten aus vollem Halse und erzählten, sie seien an uns vorübergefahren, während wir schliefen, wahrscheinlich am vorhergehenden Morgen. Sie hatten ihre Zelte auf einem gemütlichen, kleinen, mit Gras und Heidekraut bewachsenen Platz aufgeschlagen. Nur ein Mann war zu erblicken. Er stand eben bei dem einen Zelt und besserte seinen zerbrochenen Kajak aus. Alle anderen Männer und Kajaks waren verschwunden. Wahrscheinlich waren sie auf Jagd aus, um sich Nahrung zu schaffen. Wir fragten nach dem Fahrwasser auf der Innenseite der Insel, aber sie bedeuteten uns, dass wir auf der Außenseite bleiben müssten. Ja, man wollte uns sogar weismachen, dass die Straße so schmal sei, dass man unmöglich hindurchfahren könne. Dies war indessen eine Lüge, da Holmes Expedition mehrmals diesen Weg genommen hatte. Der Sicherheit halber ruderten wir jedoch um die Insel herum und kamen in ziemlich gutes Fahrwasser. Das Eis lag freilich in der Nähe der Landzungen überall recht dicht, aber wir drangen hindurch und schlüpften am Lande entlang fort. Nach Mittag erreichten wir die Nordseite der Insel Uftlorsiotit, wo wir eine ganz merkwürdige Grotte fanden, die tief in den Felsen hineinging. Am Abend, als wir die Insel Ansivit passierten, an der nördlichen Seite des Tingmiamiut-Fjords, vernahmen wir in der Ferne vom Lande her einen Chor heulender Hunde, woraus wir schlossen, dass sich ein Eskimo-Lager in der Nähe befinden müsse. Wir hatten aber keine Zeit, Besuche zu machen, und zogen deshalb weiter, bis wir am Abend an einer Insel bei Nunasuak in Klammern 62 Grad 43 Minuten nördlicher Breite, 41 Grad 49 Minuten westlicher Länge gelangten. Am Morgen des folgenden Tages, den 3. August, wehte ein so frischer Wind vom Lande her, dass wir beschlossen, unsere Segel aufzuspannen, die in aller Eile aus dem Zeltboden für das eine Boot und aus zwei zusammengenähten Persennings für das andere Boot hergestellt wurden. Im Anfang ging es schnell nordwärts. Es war eine reine Lust, wenn das Boot sich auf die Seite neigte, mit dem Winde dahin zu sausen, durch das enge Fahrwasser zwischen den Eisschollen, wo man genau Acht geben musste, um nicht anzustoßen. Wir hatten jedoch noch nicht lange gesegelt, als das Vergnügen anfing, ein recht zweifelhaftes zu werden. Die Windstöße wurden heftiger und gingen in eine nördliche Richtung über. Bald hatten wir den Wind uns derartig entgegen, dass wir die Segel nicht mehr führen konnten. Wir ruderten nun eine Weile und gelangten an die hohe, steile Insel Umanasuak, von deren Bergen der Wind mit einer solchen Heftigkeit herabstürmte, dass wir unsere liebe Not hatten, das Boot vorwärts zu zwingen. Es wurde schlimmer und schlimmer. Zuweilen mussten wir das Boot an den Eisschollen entlang ziehen, um es nur vorwärts zu bekommen. Und einmal waren wir nahe daran, in dem vom Sturm heftig erregten Eis zerschellt zu werden. Die beiden Böte hatten sich bis dahin einigermaßen zusammengehalten. Nun aber nahm die Sache einen ernsteren Charakter an. Niemand hatte mehr Zeit, auf den anderen zu achten. Jeder musste sich helfen, so gut er konnte. Gerade als es am schlimmsten aussieht, holt einer der Leute in meinem Boot so kräftig aus, dass sein Ruder am Schaft abbricht. Wir haben kein Reserveruder mehr im Boot, sie sind alle im Eis zerbrochen. Hier ist aber keine Zeit zu verlieren, wir mussten mit dem halben Ruder weiterarbeiten und nur umso kräftiger zugreifen. Zuweilen fallen die Windstöße jedoch so heftig über uns her, dass wir trotz aller unserer Kraftanstrengungen zurückgedrängt werden. Da springt eine Dolle. Das war weit schlimmer als das erste Missgeschick, denn das Ruder hängt in einer Strippe, die nur an einer Dolle befestigt ist, und alle anderen Ruderplätze sind belästigt. So schnell es sich machen lässt, wird der Schaden repariert, und wir entgingen auch diesmal glücklich der Gefahr. Langsam, aber mit ziemlicher Sicherheit, schrammen wir mit Aufbietung aller unserer Kräfte am Lande entlang. Da kommen wir in eine Eisscholle. Die Fangleine in der Hand springt Dietrichson hinauf, um das Boot daran entlang zu ziehen. In seinem Eifer bemerkt er jedoch nicht, dass er auf eine hohle, vorstehende Eiskante springt, die mit ihm zusammenbricht, so dass er kopfüber ins Wasser fällt. Dies war nun freilich nichts Ungewöhnliches für uns, aber zu einem ungelegeneren Zeitpunkt konnte es kaum geschehen. Gewandt und voller Geistesgegenwart, wie er ist, kommt er jedoch gleich wieder hinauf, und wie gewöhnlich, ohne sich zu ergeben, ergreift er abermals die Fangleine und zieht nun das Boot vorwärts. Die Arbeit hielt ihn warm. Sonst wäre es wohl kaum zu ertragen gewesen, in diesen triefend nassen Kleidern und bei dem schneidenden Wind. So etwas focht Dietrichson jedoch niemals an. Auch an dieser Eisscholle kamen wir glücklich vorüber. Aber der Wind hatte so zugenommen, dass wir nur noch mit der größten Anstrengung vorwärts kommen konnten. Die beiden Ruderer arbeiteten jedoch meisterhaft mit den Ruderstummeln, die uns noch geblieben waren. Als Dietrichson das Boot mit einem Bootshaken von einer Eisscholle abstoßen wollte, sprang der Haken. Und es fehlte nur wenig, so wäre er abermals über Bord gefallen. Wir hatten heute merkwürdig viel Unglück. Endlich kamen wir jedoch in ruhigeres Fahrwasser unterhalb der Felsen und erreichten bald das Land, wo Sverdrups Boot kurz vor uns angelangt war. Hier nahmen wir unsere Mittagsmahlzeit ein und machten eine kleine Ruhepause, die wir wohl verdient hatten. Dann wurde die Reise wieder fortgesetzt. Aber der Wind war beinahe noch ebenso stark, und als wir hinter der Südspitze von Umanasuak in ziemlich eisfreies Fahrwasser kamen, rollte uns von dem nordwärts belegenen Fjord ein recht unangenehmer Seegang entgegen. Obwohl es unserer Gewohnheit nach noch ziemlich früh am Tage war, gingen wir deswegen, sobald wir Umanak erreicht hatten, ans Land. Hier hatten wir, es war das einzige Mal auf der ganzen Reise an der Küste entlang, Zeit, uns einen Zeltplatz auszuwählen und genossen das Behagen, auf einem Rasen zu liegen, statt wie gewöhnlich auf dem harten Felsboden oder dem Eise. Darüber wollten wir uns indes nicht beklagen. Wir schliefen immer ausgezeichnet, wenn wir nur stets genug Schlaf bekommen hätten. Sobald wir an Land gekommen waren und alles in Ordnung gebracht hatten, beschlossen wir, Brennmaterial zu sammeln. In Klammern, was in Form von Wacholderbüschen, Heidekraut und dergleichen reichlich vorhanden war. Und uns eine Kerbesuppe zu kochen. Hierzu waren alle bereit. Es wurde ein großartiger Eifer entfaltet, so dass bald ein gewaltiges Feuer zwischen einigen großen Steinen auflammte, über denen wir in einer leeren Keksdose das herrlichste Essen kochten, das man sich nur denken kann. Schwerlich wird einer von denjenigen, die an jenem Abend um das Feuer herumsaßen und in Ruhe und Frieden das einzige warme Gericht verzehrten, das sie während der ganzen Bootsreise an der Küste entlang erhielten, den Zeltplatz auf Umanak oder der Griffenfelsinsel vergessen. Dass wir indessen nicht die Ersten waren, die das Leben an dieser Stelle genossen, sahen wir unter anderem an den Ruinen einiger Eskimo-Häuser, die ganz in unserer Nähe lagen, und dass auch Szenen weniger angenehmer Natur hier vorgefallen waren, davon zeugten deutlich verschiedene Menschenknochen, die zwischen den Häusern zerstreut lagen. Besonders ungemütlich grinste uns der Schädel eines alten Eskimos an. Es ist wohl nicht unwahrscheinlich, dass die Bewohner dieser Häuser an Hungersnot starben und dass die verlassenen Wohnungen dann im Laufe der Zeiten zusammenstürzten. Am nächsten Tage, den 4. August, hatte sich der Wind zum Teil gelegt und wir konnten unsere Reise fortsetzen. Aber das Eis war oft dicht. Besonders schlimm sah es an der Mündung des Chestetsfjords aus. Hier mussten wir weit hinaus, um einen Durchgang zu finden, und nur mit Hilfe von Axt und Bootshaken konnten wir uns unseren Weg bahnen. Um 9 Uhr des Abends kamen wir an einem herrlichen Lagerplatz vorüber. Da es aber unserer Ansicht noch zu früh war, um Rast zu machen, ruderten wir in nördlicher Richtung weiter. Dafür mussten wir nun aber bis 1,5 Uhr arbeiten, ehe wir auf der Ostseite der Insel Uviwak eine kleine Insel fanden, wo wir unsere Böte an Land ziehen konnten. In Klammern 63 Grad 3 Minuten nördlicher Breite, 41 Grad 18 Minuten westlicher Länge. An dem Tage hatten wir eine 17-stündige schwere Arbeit im Eise gehabt, nur durch eine halbstündige Mittagsrast unterbrochen. Am 5. August ging's mit Hilfe von Axt und Bootshaken weiter durch dicht zusammengepacktes Eis, das auf dem Wege nach Norden am ganzen Strande entlang lag. Viele mächtige Eisberge lagen hier an der Küste. Als wir gegen Nachmittag das Vorgebirge Kutziksormiut passierten und einer kleinen Insel anlegten, um eine Aussicht über das Fahrwasser zu haben, sahen wir wenige hundert Ellen von uns entfernt plötzlich ein großes Eisstück sich loslösen und von einem dieser Kolosse herabfallen, der dadurch das Gleichgewicht verlor und mit einem ohrenzerreißenden Getöse Kopf überstürzte. Das Meer geriet in eine gewaltige Erregung. Ringsumher wurden die Treibeisschollen gegeneinander geschmettert und eine kleine Insel, die vor uns lag, war plötzlich völlig überspült von schäumenden Wogen. Hätten wir unseren Weg fortgesetzt, wie wir anfangs beabsichtigten, so wären unsere Böte wahrscheinlich an den Felsen zerschellt. Nach fast unglaublichen Anstrengungen erreichten wir spät am Abend eine Insel mitten in der Mündung des Inuksuamiut-Fjordes. Hier wollten wir unser Lager aufschlagen, müde und erschöpft wie wir waren. Zu unserer Verwunderung aber kamen wir aus dem dichten Eis plötzlich in offenes Fahrwasser hinein. Gerade bis gegen Skjoldungen lag der Fjord beinahe blank da. Es war sehr verlockend, diese Gelegenheit zu benutzen, und nach einer Extraration Fleischpulver Schokolade setzten wir unsere Fahrt fort und erreichten einen guten Lagerplatz auf einer Schäre unterhalb des Landes auf der anderen Seite. In Klammern 63 Grad 12 Minuten nördlicher Breite, 41 Grad 8 Minuten westlicher Länge. An der Ostküste von Grönland gibt es eine ziemlich starke Ebbe und Flut. Wir hatten in diesen Tagen das Unglück, einen niedrigen Wasserstand zu treffen, gerade wenn wir des Abends die Böte an den Strand ziehen mussten. Infolgedessen mussten wir sie ein gutes Stück hinaufziehen, um sicher vor der Flut zu sein. Auch in dieser Nacht hatten wir Bagage wie Böte eine tüchtige Strecke aufs Land hinausgebracht, waren aber nicht wenig verwundert, als am nächsten Morgen unser Bierfass und ein Brett, womit wir die Böte gestützt hatten, verschwunden waren. Die See hatte nicht allein die Böte erreicht, sondern auch einen Teil der Proviantkasten unter Wasser gesetzt. Diese waren jedoch dicht und so hatte nichts gelitten. Wir mussten uns freuen, so billigen Kaufes davongekommen zu sein. Den Verlust unseres Bierfasses, das wir zugleich mit dem Boot vom Jason bekommen hatten, beklagten wir alle sehr. Nicht etwa, weil noch Bier darin gewesen wäre, das hatten wir längst ausgetrunken, sondern weil wir die Tonne mit Wasser zu füllen pflegten. Wenn wir das Wasser aus dem Spundloch tranken und an der Tonne rochen, die noch einen gewissen Biergeruch an sich hatte, so bildeten wir uns ein, dass wir eine Art Bier tränken. Seit jenem Tage wurden die Böte stets sehr sorglich in Acht genommen. Übrigens wurden wir an jenem Morgen von einem weniger willkommenen Gast geweckt. Ich erwachte von einem heftigen Juckreiz über dem ganzen Gesicht und fand das Zelt mit Mücken angefüllt. Hatten wir am Anfang die Mücken voller Freude begrüßt, so wurden wir an diesem Morgen von dieser Neigung geheilt. Und wenn ein Morgen in grässlicher Erinnerung steht, so ist es dieser. Es war ein Wunder, dass wir unseren Verstand nicht verloren. Nachdem ich völlig wach geworden, fuhr ich schnell in meine Kleider und stürzte ins Freie hinaus, um diesen schlimmen Gästen zu entgehen. Aber da kam ich aus dem Regen in die Traufe. Hier stürzten sich ganze Scharen dieses Teufelsungeziefers auf mein Gesicht und meine Hände. Am schlimmsten wurde es, als wir unser Frühstück verzehren wollten. Denn wenn man nicht einmal einen Bissen zum Munde führen kann, ohne dass er mit einer dicken Schicht Mücken belegt wird, so wird einem die Sache dann doch zu toll. Wir flüchteten auf die höchsten Felsspitzen in der Nähe, wo etwas Wind war, in der Hoffnung, hier unser Frühstück in Ruhe verzehren zu können. War das doch der einzige Genuss, den wir noch kannten. Wir sprangen von einer Felsklippe zur anderen. Wir hängten uns Taschentücher vor das Gesicht, zogen unsere Mützen über Hals und Nacken, fochten und schlugen wie Rasende mit den Armen in der Luft herum, lieferten, wie gesagt, die verzweifelste Schlacht dieser Übermacht von Ungeheuern gegenüber, aber alles war vergebens. Wo wir standen, gingen oder liefen, führten wir, wie die Sonne ihre Planeten, unsere kleine Privatwelt von Freunden mit uns, bis wir uns schließlich voller Verzweiflung dem Feind ergaben, uns an der ersten besten Stelle niederwarfen und uns martern ließen, während wir in fliegender Eile unser mit Mücken belegtes Frühstück verzehrten. Dann machten wir unsere Böte klar und flohen auf das Meer. Aber selbst hierher verfolgten diese Scheusale uns. Schließlich schlugen wir in wilder Verzweiflung mit Persennings, Jacken und was wir sonst finden konnten, um uns. Und als wir den Wind zum Bundesgenossen bekamen, übermannten wir endlich den Feind. Der Blutverlust auf unserer Seite war aber doch ganz beträchtlich. Ende von Abschnitt 30, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, Oktober 2024.